Du glaubst auch, dass Schulz in dieser Wahl keine Chance haben wird? Hi zusammen und willkommen auf Smalltalkers. Ich bin Dennis. Und ich bin Gustav. Unser Thema heute ist Martin Schulz und sein 10-Punkte-Programm. Martin Schulz hat jetzt ein 10-Punkte-Programm publiziert. Damit will er dann inhaltlich Merkel Paroli bieten für die Bundestagswahl. Die Schwerpunkte sind zum einen eine sogenannte Investitionsschraube. Das heißt also, gebunden an ein Schuldenlimit soll dann auch der Staat sich verpflichten, zeitgleich dann auch ein Minimum an Investitionen für Infrastruktur, Bildung und andere Belange tatsächlich festzulegen. Dann ein zweiter Schwerpunkt ist die Digitalisierung der Gesellschaft, um wie sie sich dann diese auswirkt und was er programmatisch vorhat, um diese voranzutreiben. Er will zum Beispiel den öffentlichen Dienst komplett alles digitalisieren. Das nennt er dann das Deutschlandportal. Ein dritter Schwerpunkt ist das Thema Bildung und Innovation. Da schlägt er mitunter auch vor, dass ein Bildungskonto für jeden Erwerbstätigen in Deutschland eingerichtet wird, über dem die Person frei verfügen kann, um Weiterbildungsmaßnahmen der eigenen Wahl zu finanzieren, und zwar auf Staatskosten. Ein weiterer Punkt auf der Liste ist auch die europäische Solidarität. Martin Schulz will auf jeden Fall eine Quote festlegen und Länder in den Europäischen Union mit Strafen verhängen, die sich weigern, diese bestimmte Quote an Flüchtlingen aufzunehmen. Diese Aktionen würden folgendermaßen aussehen: Staaten, die sich weigern würden, Flüchtlinge aufzunehmen, denen würden dann die EU-Mittel gestrichen werden. Des Weiteren ging er auch auf die Forderung der NATO an, dass 2% des Bundesinlandproduktes in die Verteidigung investiert werden. Seine Bedingung dabei wäre aber, dass für jeden Euro, der da rein investiert wird, 1,5 Euro in Entwicklungshilfe gesteckt wird. Das Geld soll natürlich aus dem Bundeshaushalt kommen. Ein Punkt, welcher sehr stark in der Kritik lag, war die Idee des Chancenkontos von Schulz. Gustavo, erklär kurz, worum es geht. Ja, ein Chancenkonto bedeutet, dass, so das Programm von Schulz, für jeden Erwerbstätigen aus Staatsmitteln ein Konto eingerichtet wird. Er hat sich jetzt nicht in der Summe festlegen lassen im Programm, aus dem dann frei verfügt werden kann und investiert werden kann in Bildungs- und Weiterbildungsmaßnahmen. Es gibt dann auch in Bezug auch auf die Einrichtung dieser Chancenkonten keine weiteren Einschränkungen, die Schulz im Programm tatsächlich festgelegt hätte. In Bezug auf Alter, in Bezug auch auf Art der Beschäftigung und darüber hinaus auch nicht, ob Personen, die aus dem Staat Mittel beziehen, als Aufstocker oder im Rahmen von Sozialhilfe oder Arbeitslosengeld, ob diese Personen tatsächlich auch über ein solches Konto verfügen würden. Und sollten sie darüber verfügen, erscheint natürlich dann auch das Problem oder kommt das Problem auf, dass die Kompetenz der Arbeitsagentur, falls Mittel vom Staat gestellt werden für die entsprechende Person, dahingehend eingeschränkt werden müsste, dass die Arbeitsagentur die zweckdienliche Nutzung dieses Chancenkontos vorgeben darf oder nicht. Das heißt, darf eine Person, die über einen Sozialtransfer öffentliche Mittel erhält für den Lebensunterhalt, dennoch frei über ein solches Chancenkonto verfügen? Das ist nach wie vor nicht geklärt. Professor Clemens Fürst von dem IFO-Institut sagte der Bild Folgendes: Zusätzliches Geld bereitzustellen könnte je nach Ausgestaltung teuer werden. Pro Jahrgang gibt es in Deutschland derzeit 700.000 Geburten. Jeden Neugeborenen mit 5.000 Euro auszustatten, würde 3,5 Milliarden Euro pro Jahr kosten. Wenn man die vorhandene Bevölkerung zum Beispiel unter 50 mit dem Konto ausstatten würde, würden die Kosten einmalig 228 Milliarden Euro betragen. Die gleiche Person, nämlich Professor Fürst, findet ihr das Konzept dementsprechend gut. Es ist auf jeden Fall etwas Nützliches. Dass aber frei verfügt wird über die Mittel, ist etwas, was er indirekt kritisiert. Das heißt, als Alternative würde er anbieten, dass ähnliche Mittel bereitgestellt werden aus öffentlicher Hand. Jedoch, anstatt dann frei über Geldmittel zu verfügen, die Person für einen entsprechenden Wert Bildungsgutscheine erhalten kann, für entsprechende Bildungs- und Weiterbildungsmaßnahmen. Zu Schulz' Forderung nach mehr Investitionen hatte Angela Merkel aber etwas zu sagen. Angela Merkel bemerkt, dass eine solche Investitionsschraube, wie Schulz sie fordert, gekoppelt dann auch an eine Schuldenbremse, das ist ja die Bedingung, die er stellt für die Aufrechterhaltung der Schuldenbremse, das heißt, dass aus öffentlichen Mitteln der Staat sich von sich aus gesetzlich verpflichtet, mehr in Infrastruktur und in öffentlichen Ausgaben Investitionen zu tätigen. sagt Angela Merkel, es mangelt nicht an Geldmitteln, es mangelt an umsetzenden Investitionen. Das heißt, es gibt verwaltungstechnische Probleme. Demnach, so Merkel, ist es nicht notwendig, die Mittel aufzustocken, sondern die Verwaltung effektiver zu gestalten. Was jetzt natürlich die Frage ist, warum hat sie das nicht vorher schon gemacht, wenn das eigentlich ganz klar ist? Findest du nicht? Ja, das heißt also, sie hat jetzt auch erwähnt im Rahmen der Replik an Schulz und sein Programm und die Kritik der mangelnden Investitionen, dass sie dafür Sorge tragen will, dass die Prozedere zur Umsetzung von Infrastrukturprojekten beschleunigt wird. Und dafür hat sie dann auch eine entsprechende Gesetzesvorlage als Ziel, die sie dann dementsprechend dann auch einzureichen gedachte. Momentan ist es so, dass zusammengefasst sie nicht der Ansicht ist, dass noch mehr Mittel bereitgestellt werden müssen. Könnte man jetzt sagen, dass sich quasi, dass Merkel die Idee von Schulz genommen hat und sie quasi wieder in ihr eigenes Wahlprogramm gesteckt hat, so wie sie das häufiger bei sehr vielen Parteien gemacht hat? Also vielleicht. Also das, was sie auf jeden Fall tut, ist einer der wichtigsten Aspekte, nämlich die sogenannte Investitionsschraube von Schulz zu relativieren. Das heißt also, sie will auftreten als eine Person, die, sagen wir mal, seriöser in Anführungsstrichen mit Staatsressourcen umgeht und sagt, nein, wir brauchen jetzt nicht noch mehr Ausgaben zulasten der Steuerzahler, sondern wir brauchen einfach mehr Effizienz. Und dafür will sie Sorge tragen. Das heißt, sie hat insofern Schulz eigentlich den Zahn gezogen, der eher gefährlich hätte werden können. Du musst aber auch bedenken, dass es der einzige Punkt ist, auf dem sie explizit eingegangen ist. Auf die anderen Punkte ist sie nicht eingegangen. Aber das würde ja bedeuten, dass ihr dieser Punkt wichtig war. Ich meine, die Frau ist nicht dumm, sie wird wissen, was sie tut. Ja, natürlich. Das ist auch im Grunde genommen der wichtigste Punkt, weil es gekoppelt ist an eine Vorgabe, die bereits existiert, nämlich die Schuldenbremse der öffentlichen Hand. Das heißt, das, was Schulz macht und das, was Merkel relativieren will, ist nun mal, dass man es entkoppeln muss. Also Schuldengrenze ja, das ist die indirekte Aussage von Merkel. Eine rechtliche Verpflichtung des Staates, so ein Minimum an Investitionen, nein. Jetzt, wo wir schon mal bei Merkel sind, viele Zeitungen, viele Medien berichten darüber, dass Schulz trotz frischer oder interessanter Ideen keine Chance haben wird, Merkel in dieser Wahlsaison zu schlagen. Ja, die Frage ist, wie schafft es tatsächlich Merkel, obwohl Schulz immer wieder versucht, mit Inhalten zu punkten, nach wie vor in den Wahlprognosen einen zu gewaltigen Abstand zur Sozialdemokratie aufrechtzuerhalten? Und ist es der Frage, versucht dann auch die Zeit in den Artikel nachzugehen? Das heißt also, dieses 10-Punkte-Programm, damit will tatsächlich Schulz den Abstand reduzieren, zeigt aber momentan relativ wenig Effekt. Wie schafft es Merkel im Gegensatz zu Schulz, mit weniger Inhalten tatsächlich in den Prognosen zu führen? Die Zeit nennt Schulz nach dem Prinzip der Linsensuppe. Es ist etwas Vertrautes, es ist nichts Neues. Also alte gute Hausmannskost. Schulz repräsentiert diesen Durchschnittsbürger, der versucht dann auch durch harte Arbeit und Inhalte zu überzeugen. Er scheut auch sich nicht vor Pathos in seinen Reden, vor Volksnähe. Ganz im Gegenteil zu Merkel. Aber dann ist auch wirklich die Frage, warum klappt das nicht? Dann ist es nicht letztendlich das, was bei dem Wähler an sich ziehen sollte, dass es jemand quasi auf seiner Ebene ist? Und das ist ja eine der Thesen auch im Artikel der Zeit. Das heißt, warum klappt es nicht? Weil, das ist das Ironische, Schulz zu bemüht wirkt, im Gegensatz zur Gelassenheit von Merkel. Merkel als gelassene, weitblickende Verwalterin der tiefgreifenderen Probleme und Schulz als kleine nervöse Figur, die versucht tatsächlich mit fast schon verzweifelter Manier durch Inhalte zu überzeugen und sich dann immer weiter überschlägt mit absolut neuen Inhalten Tag für Tag, ohne dass Merkel tatsächlich darauf ernsthaft reagieren würde. Naja, ich meine, auf eine Sache hat sie ja reagiert. Das heißt, dass ihr das Thema schon irgendwie nahe ging im Sinne von, dass sie da eine gewisse Gefahr gespürt hat und so deswegen das Ganze sehr schnell relativiert hat. Sie macht das aber nur sehr punktuell, sehr stark dosiert und ist sehr stark darauf bedacht, das eigene Image zu pflegen als kühle Verwalterin. als eine Person, die sich innenpolitisch als auch außenpolitisch, selbst mit schwierigen Gestalten wie Erdogan und Putin, wirklich gut durchdacht und kühl zu agieren im Interesse des Landes. Könnte es nicht auch vielleicht daran liegen, dass man Schulz seine Rolle als dieser bodenständige Kerl einfach nicht abkauft, aufgrund von seiner Vergangenheit als Präsident des Europaparlaments? Er wirkt aber auch in Brüssel, beziehungsweise in seiner Tätigkeit in der Europäischen Union, eigentlich sehr authentisch, sehr volksnah, sehr direkt. Aber dennoch schwingt er doch so ein bisschen das Elitäre, das Elitenhafte mit, im Sinne von, ich meine, er ist ja kein Niemand. Es ist ja nicht so, als ob er jetzt gerade immer noch dieser, der Mann, der diese Druckereiausbildung hatte und jetzt Kanzler werden will, sondern er hatte eigentlich schon eine sehr hohe Position davor gehabt. Er wirkt jetzt nicht verlogen, denke ich, auf den Durchschnittsbürger. Ich denke aber, dass man den Fokus nicht unbedingt auf Schulz legen muss und seine Persönlichkeit und seine Inhalte, sondern auf Merkel. Merkel ist eher der Faktor, der neutralisierend wirkt. Und Schulz neutralisiert sich demnach nicht selbst, sondern Merkel durch eine, sagen wir mal, Coolness, wie sie agiert, neutralisiert den politischen Gegner, alle ihre politischen Gegner. Und das ist diese Laissez-faire-Haltung, mit der sie dann sozusagen von Wahl zu Wahl faktisch das Land regiert. Das haben wir zum Beispiel auch bei der Vorankündigung der Debatte im Fernsehen gesehen. Schulz hat gesagt, ich mache so viele Interviews, wie Merkel sich traut. Merkel hat gesagt, wir machen ein Interview. Die Sender hatten ja vor, mehrere Teile zu machen, dass vielleicht erstmal nur die Öffentlich-Rechtlichen drankommen und dann die Privaten. Merkel sagte, sie kommt für eine Sache und damit hat sich das Ganze erledigt. Ja, weil je mehr Themen diskutiert werden, je mehr Inhalte diskutiert werden über eine Vielzahl von Plattformen und Medien, umso eher profitiert Schulz von der Situation als Merkel. Merkel kann nämlich nur mit einer vermeintlichen Konstanz punkten. Und das macht sie sehr gut. Das heißt, sie ist die Konstanz und sie hat da gewisse Züge von Helmut Kohl. Helmut Kohl hat ähnlich reagiert. Ja, das ist richtig, aber Helmut Kohl wurde ja auch irgendwann durch einen Gerhard Schröder ersetzt. Und natürlich ist jetzt die Sache, Martin Schulz ist kein Gerhard Schröder. Da sind wir uns, glaube ich, einig, oder? Genau, das heißt also auch Helmut Kohl hat viele Kontrahenten gehabt, die ähnlich waren wie Schulz, bis ein Schröder gekommen ist, der charismatischer war und auch durchsetzungsfähiger und auch medienfreundlicher bzw. präsenter in der öffentlichen Meinung. Ein Scharping ist gegen Kohl gescheitert, ein Heinz-Jürgen Vogels gegen... Und das sind alles Persönlichkeiten der Sozialdemokratie gewesen, die Schulz sehr ähnlich waren. Das heißt also, du glaubst auch, dass Schulz in dieser Wahl keine Chance haben wird? Ich denke, dass mit einer sehr, sehr, sehr großen Wahrscheinlichkeit Angela Merkel und also die Union auf jeden Fall die Wahl prozentual gewinnen wird, die stärkste Partei werden wird nach der Wahl. Die Frage ist, mit wem koaliert werden wird. Und das ist auch etwas, was Schulz schwächt. Das ist auch vielleicht ein Aspekt, den wir ganz kurz noch anreißen sollten. Schulz hat wenige Konstellationen, die sich ihn anbieten, um eine Regierung zu bilden, unabhängig davon, ob seine Partei die stärkste wird oder die zweitstärkste. Also wir haben ja eigentlich nur Rot-Schwarz oder Rot-Rot-Grün oder hast Richtig. Du da andere Koalitionen? Nein, also Rot-Rot-Grün wird wahrscheinlich zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung nicht funktionieren, weil Linke und SPD sich offensichtlich nicht einig werden würden. So zumindest die Wahrnehmung der breiten Öffentlichkeit. Ein weiterer Pluspunkt für Merkel ist dann sicherlich auch der Ausgang der Wahl in Schleswig-Holstein. Das Resultat war ja die Jamaika-Koalition, das heißt CDU, FDP, Grüne. Für Merkel öffnet sich dann auch eine neue Option, vielleicht auch auf Bundesebene. Notfalls dann auch eine gleiche Konstellation wie in Schleswig-Holstein auf Bundesebene als Bundesregierung zu kreieren oder einzurichten. Und das schadet auch Schulz. Schulz hat weniger Optionen zur Verfügung als Merkel und die Jamaika-Koalition ist sicherlich ein Pluspunkt. Ja, aber das heißt, gibt es überhaupt irgendwie eine Möglichkeit, dass Schulz seinen Ruder nochmal rumreißen kann? Oder können wir von jetzt schon im Juli sagen, ja, das war's? So wie sich das momentan entwickelt, gehe ich davon aus, dass die CDU die stärkste Fraktion werden wird im nächsten Bundestag. Und die Frage ist, ob die SPD mitregieren wird oder nicht, ob eine große Koalition eingerichtet wird oder nicht, ob es für die CDU mit der FDP alleine reicht, ob Merkel eine Jamaika-Koalition auf Bundesebene in Betracht zieht oder die SPD schon wieder als Juniorpartner der CDU eine Bundesregierung bildet. Langfristig wäre das, glaube ich, keine allzu gute Entwicklung für die SPD. Aber was denkt ihr? Glaubt ihr, dass Schulz trotz allem eine Chance hat? Und wenn ja, wie kann er es reißen? Oder denkt ihr, dass die Wahl schon entschieden ist? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann hinterlasst uns ein Like, abonniert unseren Channel und klickt auf das Glöckchen, um kein Video von uns zu verpassen. Danke euch und ciao. Danke und ciao.